Berichte über stadtentreue nationale Sozialisten. Sieg Heil! Geht das nicht in deine Birne rein? Geht das nicht in deine Birne rein, du verdammter Judenarsch?